والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Wie ihr wisst, Barakallahu fikum, wir haben bis jetzt die ganze Zeit über La ilaha illallah geredet und wir werden natürlich auch in unserem also Madda, Fach, was wir freitags machen, das ist Aqida oder Tawhid. Wie heißt dieser Fach, den wir machen? Schule, Tawhid. Du hast Fiqh, du hast Tafsir, Hadith und Tawhid. Und alle unsere Vorträge in Aqida haben was mit La ilaha illallah zu tun. Die Worte des Tawhids. Wir haben bis jetzt erwähnt, was bedeutet La, was bedeutet El-Ilah oder Ilah in diesem Sinne ohne Elif und Lam. Was bedeutet dieses Al-Istithna, also diese Ausnahmeformel, Illa und Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Wir haben erwähnt die Arten von Tawhid und haben jede dieser Arten detailliert erklärt, wenn ihr euch erinnern könnt. Barakallahu fikum. Wir haben also erst At-Tawhid detailliert erklärt. Tawhid. Das Gegenteil von Tawhid, Barakallahu fikum, wie ihr wisst, ist Schirk. Schirk. In diesen Worten, die Worte des Tawhids, La ilaha illallah, beinhalten wir zwei Sachen, Tawhid und Schirk. Wie? Wo in diesen Worten, La ilaha illallah, wo ist Tawhid drinnen? Zum Beispiel, jetzt musst du jemandem erklären, wo befindet sich Tawhid in diesen Worten, La ilaha illallah. Beweisführung. Du willst etwas erklären. Erklär's mir. Was deutet auf Tawhid und was deutet auf Schirk? Tawhid? La ilaha illallah. Wo ist da Tawhid? Was bedeutet Tawhid? Ja, Hamza, weißt du es? La ilaha. Es gibt keine anbetungswürdige Gottheit. Niemand darf angebetet werden, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Dieses illa bedeutet was? Außer. Eins. Allah subhanahu wa ta'ala ist die einzige anbetungswürdige Gottheit, tabaraka wa ta'ala. Alles andere, was außer Allah subhanahu wa ta'ala angebetet wird, Aliha, falsche Gottheiten, Tawagit, was ist damit? La. Und damit wir den Tawhid lernen und verstehen, müssen wir zwangsläufig Schirk lernen. Weil derjenige, der Schirk nicht lernt, er kann kein Muwahid sein. Derjenige, der nicht weiß, was Schirk ist, er kann kein Muslim sein. Derjenige, der Schirk nicht lernt, er kann seinen Tawhid nicht lernen und verwirklichen. Weil erste Voraussetzung, wie wird man Muslim? Erster Rücken und zweiter Rücken. Muslim wirst du, indem du dich von Schirk reinigst. Du reinigst dich von Schirk. In welchem Sinne? Ayatu Ibrahim alayhi salam. Wie geht diese Aya? Qad kanat lakum uswatun hasana fi Ibrahim wa ladina ma'ahu idh qalu. Ihr habt das beste Beispiel in Ibrahim und in den Gläubigen, die mit ihm zusammen waren. Idh qalu li qaumihim, als sie ihrem Volk sagten, du, mir ist es egal, du kannst auch einschalten. Sowieso wurscht. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. Ihr habt das beste Beispiel in wem? In Ibrahim a.s., Vater der Muwahidin, und in den Mu'minin, die Gläubigen, die mit ihm zusammen waren, als sie ihrem Volk sagten, also Mushrikin, إنا براء منكم. Wir sagen uns von euch los. ومما تعبدون من دون الله. Und wir sagen uns los von dem, was ihr anbetet, außer Allah. Falsche Gottheiten. Tawagit. Ja, keferna bikum, ihr seid kuffar. Ja, wa bada baynana wa baynakum al-adawa, zwischen uns und zwischen euch ist Feindseligkeit. Wal baghda und Hass. Abadan hatta tu'minu billahi wahda, und das wird immer so andauern, bis ihr nicht Allah subhanahu wa ta'ala einzig und alleine anbetet oder in ihn glaubt. Ja. Erste Voraussetzung, dass du Muslim bist, bedeutet, dass du Schirk kennst, dass du dich von ihm distanzierst, lossagst und dass du den Schirk verlässt. Zweite Sache ist die Verwirklichung des Tauhids. Diese zwei Sachen kommen immer zusammen. Dass jemand kommt und sagt, ja, er ist ein Muslim, aber er macht Schirk. Er kann kein Muslim sein. Wie ist er Muslim geworden? Muslim wird man, indem man den Schirk verlässt. Solange man Schirk macht, ist man kein Muslim. Auch wenn man Jahil ist. Weil wer weiß, dass er für die Ewigkeit in Jahannam kommt, wegen Schirk, denkst du wirklich, er würde das machen? Er sagt, ja, ich weiß, Allah verzeiht den Schirk nicht, aber ich mache ihn. Eine Person mit gesundem Verstand würde so etwas nie machen. Deswegen, die Muschrikin sind Juhal. Ja? Und der Jahil, der Schirk macht, ist nicht entschuldigt mit seinem Jahil, sondern er ist Kafir Jahil. Verstehst du das, Barakallahu? Und bei dieser Sache gibt es keine Meinungsverschiedenheit. Damit du Muslim wirst, musst du Schirk lernen, dich von ihm distanzieren. Ja? Erst dann wirst du Muslim. Wenn du den Schirk nicht lernst, deswegen sagt Omar radiallahu anhu, der Islam wird Stück für Stück zerstören, wenn in den Islam Leute kommen, die Jahiliyyah nicht kennen. Sie kennen nicht was Schirk. Sie kennen nicht die, wie nennt man das, Barakallahu fikum? Hakikatu Schirk. Ja? Die Tatsächlichkeit, die Essenz des Schirks. Ja? Die Wirklichkeit des Schirks kennen sie nicht. Sie sagen, ja, Schirk bedeutet, dass du bei einem Grab Sajda machst. Das ist Schirk. Und das war's. Ja? Deswegen antworten die Schuyuch. Es gibt eine Sorte von sogenannten Schuyuch, Ulema. Sie reden nur von Schirkul Kubur. Schirk in Bezug auf die Gräber. Anbetung der Gräber. Anbetung der Toten. Ja? Aber sie kennen nicht Schirkul Kusur. Schirk in Bezug auf die Paläste der Herrscher. Na, derjenige, der ein Grab anbetet und derjenige, der jemand anderen als Gesetzgeber akzeptiert, außer Allah subhanahu wa ta'ala, ist auch ein Muschrik. Beide sind Muschrikin. Ja. Deswegen, du als Muslim bist verpflichtet, den Schirk kennenzulernen. Ganz präzise und ganz genau. Deswegen heute, inshallah ta'ala, werden wir, wie gesagt, über Tauhid haben wir gesprochen. Ja, und ihr wisst, was Tauhid ist. Wer nicht weiß, was Tauhid ist und wer den Tauhid nicht verwirklicht hat, ist ein Kafir. Er ist kein Muslim. Ja. Das ist so einfach und deutlich. Und Tauhid und diese Themen über La ilaha illallah sind übersetzt in allen möglichen Sprachen, die es gibt. Und du kennst diese Sprachen. Oder zumindest eine dieser Sprachen. Stimmt's? Gibt es eine Sprache, in der es nicht Tauhid gibt? Ja? Gibt es eine Sprache auf der Welt, in der das Anbeten Allah subhanahu wa ta'ala nicht erklärt worden ist? Sogar auf Jüdisch. Auf Hebräisch, ja. Chinesisch. Welche Sprache ist noch schwerer als Tschetschenisch? Gibt's keine. Taib, Shirk Barakallahu Fikum, hat zwei Arten. Die erste Art ist Shirkul Akbar. Ja? Der große Schirk. Ja? Und der kleine Schirk. Schreibt man hier nicht groß mit. Wie ist Abdallah? Was ist los heute? Der kleine Schirk. Ha? La. Schirk al-Khafi, der versteckte Schirk. Barakallahu fikum. Gut, dass du das erwähnst. Das erwähnen auch einige andere Ulema. Aber der versteckte Schirk kann der große, auch kann der kleine, aber auch der große Schirk sein. Ha. Stimmt's? Allahumma inni a'udhu bika an ushrike bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns eine Dua beigebracht als Kefara. Was ist Kefara? Echt? Wiedergutmachung, oder? Oder Verzeihung, barakallahu fikum, dass Allah subhanahu wa ta'ala dir verzeiht. Den kleinen versteckten Schirk. Okay? Der kleine versteckte Schirk. Du hast einen kleinen versteckten Schirk gemacht. Na, wie verzeiht Allah subhanahu wa ta'ala ihn? Durch diese Dua. Allahumma inni a'udhu bika. A'udhu bika an ushrike bika wa ana a'lam. Ha? Wa astaghfiru kalima. Lima la a'lam. O Allah, ich nehme Zuflucht bei dir. Ich nehme Schutz bei dir vor, also, dass ich Schirk begehe und ich weiß es nicht. Und ich weiß es, Afwan. Wa ana a'lam. Absichtlich. Ja? O Allah, ich bitte dich, bewahre mich davor, beschütze mich davor, dass ich Schirk absichtlich mache. Wa astaghfiruka lima la a'lam. Und ich bitte dich um Vergebung für das, was ich nicht weiß. Okay? Diese Dua ist nur für den kleinen Schirk, barakallahu fikum. Ja? Für den großen Schirk, ja? Wenn der große Schirk versteckt ist, ja? Was ist es dann? Hilft dir diese Dua? Nein, Wallah. Diese Dua hilft dir nicht beim großen Schirk, barakallahu fikum. Ja? Aber der versteckte Schirk kann der große, auch der kleine sein. Normalerweise, wenn die Ulema über den versteckten Schirk sprechen, dann sprechen sie meistens über den, ja? Über welchen? Über den kleinen Schirk. Ja? Wie zum Beispiel Ria. Das Augendienerei oder Sum'a, du redest, damit die Leute, weißt du, absichtlich, du kommst und sagst, ja, ich habe, mashallah, ich faste heute, alhamdulillah, ich bin so gottesfürchtig, ich habe Angst vor Allah und inshallah. Und so. Ja. Oder du betest. Darüber reden wir, inshallah, ta'ala detailliert. Barakallahu fikum. Taib, merkt euch, zwei Arten von Schirk. Also das, was du jetzt gesagt hast, ist das große Schirk. Was? Das, was du jetzt gerade erwähnt hast. Wir kommen dazu. Okay? Wir sind ein bisschen voreilig gewesen, aber ich werde das jetzt löschen, damit ihr nicht durcheinander seid. Ich werde das noch einmal schreiben, aber da gibt es nicht mehr. Wie viele Arten von Schirk gibt es? Zwei. Der große und der kleine. Aber jetzt kommen wir zu einer Sache, die ich übersprungen habe. Ich habe ein bisschen Ohrensausen, ehrlich gesagt. Na? Weißt du, was das ist? Herr Murat sollte das wissen. Wo ist er? Khair, inshallah. Taib, zuerst reden wir, was ist eigentlich Schirk? Okay? Was ist eigentlich Schirk? Schirk, wie das so üblich ist, barakallahu fikum, wir erwähnen jede Sache, die Definition von einer Sache, zuerst, was sie in der arabischen Sprache bedeutet und dann, was sie in der Scharia bedeutet. Okay, Schirk in der arabischen Sprache bedeutet was? Ja. Partnerschaft, Partner, Schaft oder Gleichstellung. Das ist in der arabischen Sprache. Schirk. Das Wort Schirk kannst du auch so verwenden, nicht im religiösen Sinne, sondern im sprachlichen Sinne. Ja? Zum Beispiel, ich sage, halas, du bist mein Scherik. Ja? Du bist mein Scherik. Ja? Wir machen eine Scherike. Du bist mein Partner. Wir machen eine Scherike, eine Firma. Das Wort Schirket? Schirket? Nein, Scherike. Scheriket. Firma. Im Türkischen sagt man zu einer Firma Schirket. Schirket kommt von Scherike. Ja? Scherike, schau. Scherike. Sch, R und diese Buchstabe. Wo ist dieser Schwamm? Aiba. Ha. Partnerschaft. Scherike. Oder was kann man noch sagen? Ha. Ein Beispiel für Schirk. Oder das Wort in der arabischen Sprache, das nicht im religiösen Sinne erwähnt wird. Esch? Scherik? Musharaka? Hast du was gesagt? Das ist die Bedeutung von Schirk in der arabischen Sprache. Und die Bedeutung in Scharia Definition, also von Definitionen, wir haben auch früher oft gesagt, und das müssen wir immer wieder erwähnen, Definitionen sind sehr wichtig zu lernen. Was ist Definition? Dass du etwas definierst. Definieren bedeutet, dass du ihm klare Grenzen stellst. Klar und deutlich. Verstehst du mich, Barakalafikum? Was präzise das bedeutet? Nicht das. Zum Beispiel bei Islam. Wenn jemand die Definition von Islam nicht kennt oder versteht, wird immer Probleme haben mit dem, mit der Sache Unterschied zwischen einem Muslim und einem Kafir. Verstehst du das, Barakalafikum? Was ist für dich ein Muslim? Eine Frage. Und dann kommt der, ja, Muslim ist einer, der fastet im Ramadan. Und Muslim ist einer, der hat Hajj gemacht, ist Hajji. Und Muslim ist, sein Opa ist Hodja. Und Muslim ist ein Türke, ist Muslim. Wer ist noch Muslim? Ja. Muslim. Verstehst ihr das, Barakalafikum? Er kann nicht eine klare Definition machen von einem Muslim. Damit er eine klare Definition macht von einem Muslim, muss er zuerst den Islam definieren. Was ist Islam? Definition von Islam. Präzise. Nicht Islam ist eine Weltreligion, gegründet wurde sie im Jahr 71 nach Christus in... Al-Muhim, Barakalafikum, nach Hijra. Und auf der arabischen Halbinsel und die wichtigsten Prinzipien und dann und so, die fünf Säulen sind. Definition von Islam ist, es ist Islam und Allah bi Tawhid. Die komplette Ergebenheit zu Allah subhanahu wa ta'ala durch den Tawhid, mit dem Tawhid. Okay? Wa inqiyadu lahu bi ta'a. Und das gehorsame Befolgen der Befehle. Wa bara'atu min ash-shirki wa ahlihi. Und das Lossagen und Distanzieren vom Schirk und von den Muschrikin. Wer das nicht hat, ist kein Muslim. Was ist ein Muslim? Einer, der Islam befolgt. Okay, was ist die Definition von Islam? Islam ist das. Definiert. Deswegen müssen wir Schirk auch definieren. Schirk ist Barakallahu fikum. Das haben wir schon. Nein, haben wir nicht. Das machen wir erst, inshallah ta'ala. Das wird u ghayri lahi billahi fima huwa min khasa'isillah. Ihr kennt das, Alhamdulillah, aber diese Sachen müssen ganz gut sitzen, Barakalafikum. Wenn du die Definition von Schirk kennst, kann kein Murji zu dir kommen und sagen, ja, Mursi ist ein Muslim. Oder dieser Präsident ist ein Muslim. Oder du kannst nicht sagen über diesen Politiker hier, der in der demokratischen Partei ist, ein Kafir, kannst du nicht sagen. Versteht ihr das, Barakalafikum? Wer die Definition von Schirk hat, kennt und versteht, sie verinnerlicht hat, wird das für ihn kein Problem sein, die Lage der Muschrikin zu durchschauen. Und auch direkt, subhanallah, du wirst sofort durch die Definition des Schirks, bei denen es gibt keine Meinungsverschiedenheit bei den Ulema bei dieser Definition, wirst du sofort die Ulema der Murji'a sofort durchschauen, wie sie sich in ein Spinnennetz verwickelt haben und wie sie sich in Tanakut, wie sagt man Tanakut? Widerspruch, Barakalafikum. Widerspruch. Ja? Du sagst, Schirk bedeutet was? Dass du Allah subhanahu wa ta'ala oder dass du jemanden mit Allah subhanahu wa ta'ala vergleichst oder gleichstellst in einer Sache, die spezifisch nur für Allah subhanahu wa ta'ala ist. Khasa'isullah. Ja? Wie übersetzen wir das direkt, inshallah ta'ala? Tasbihatu ghayri la billah. Jemanden. Gleichstellen. Oder gleichstellen oder vergleichen. Vergleichen oder jemanden gleichstellen, vergleichen, was können wir noch als Tessuye? Ja. Sewa. Was bedeutet Sewa? Sewa un alayhim. Anzartahum, am lam tunzirhum. Gleich. Sawa. Das wir tun. Echt? Halas, lass mir da. Gleichstellen, vergleichen. Das wir tun. Gairi lahi billah. Jemanden gleichstellen mit Allah. In Sachen. تسوية غير الله بالله في في was في خصائص الله ها jemanden gleichstellen mit Allah in dem was nur für Allah spezifisch ist. Versteht ihr das, Barakallahu fikum? Wer versteht es nicht, dass wir es erklären? Weil wer es nicht versteht, Herr Allah muss da, das ist ein großes Problem, Shabab. Wallah. Wir sollen uns jetzt nicht gegenseitig streicheln oder Mudahana nennt man das. Schönreden. Mudahana kommt von Duhn, also etwas eincremen. Ja? Du nimmst einen Apfel und der ist ganz rau. Ja? Dann nimmst du ein bisschen Öl und tust ihn ein bisschen eincremen, dann glänzt er und sieht so gesund aus. Das nennt man Mudahana. Schleimen. Man, dass wir das gegenseitig. Yalla. Nein. Derjenige, der nicht Schirk gelernt hat im Sinne, dass es also, dass er sich von ihm reinigt, er weiß, was Schirk ist und Alhamdulillah, unsere Religion ist was? Lossagung vom Schirk. Wer das nicht kann, sein Gebet ist nichts. Er kann beten 1 Million Jahre. Ja? Wenn er sich vom Schirk nicht distanziert hat, ist dieses Gebet nichts. Versteht ihr das, Barakallahu fikum? Ja? Jemand geht in den Dschihad und wird dort getötet. Er kennt sich nicht aus mit Schirk. Er weiß nicht, was Schirk ist. Was glaubst du, wird mit ihm passieren? Er ist umsonst gestorben. Umsonst. Wallahi ladim. Weil die Nia alleine reicht nicht. Zwei Sachen sind Voraussetzung. Die Nia und die Tat, barakallahu. Al-Muhim. Jemanden gleichstellen mit Allah subhanahu wa ta'ala in was? Chasa'is Allah bedeutet spezifisch. Was bedeutet spezifisch? Was speziell? Wir reden jetzt über das Wort Chasa'is in der arabischen Sprache ist klar und deutlich. Etwas Chas. Ja? Was bedeutet Chas? Speziell. Dieses Wort müssen wir ein richtiges Wort finden, damit die Sache klar ist. Barakallahu fikum. Ja? Jemanden gleichstellen mit Allah in den Sachen, in dem, was spezifisch. Wir müssen Deutsch lernen, was soll ich machen? Spezifisch ist nur für Allah. Nur für Allah. Oder, was könnten wir anders schreiben, damit das klarer ist? Ja? Schirk bedeutet, dass du jemanden gleichstellst mit Allah subhanahu wa ta'ala in den Sachen. Ja? Wie was? Wenn wir sagen spezifisch, ja, dann ist das allgemein. Da kommen Tauhid, Al-Uluhiyya, Rububiyya und Al-Asma'i wa Sifat. Ja, wenn wir sagen, dass du jemanden mit Allah gleichstellst, ja, in was? In Ibadah. Da, wenn du sagst in Ibadah, dann ist das nur Tauhid al Bismillah. Aywa, Tauhid al-Uluhiyya und das reicht nicht. Tay barakallahu fikum. Das müsst ihr auswendig lernen, inshallah ta'ala. Was ist Schirk? Schirk bedeutet, dass du jemanden mit Allah gleichstellst. Tay, in was? In all das, was nur Allah subhanahu wa ta'ala gebührt. Wenn wir das verstehen, was ist dann mit einem Präsidenten, der Gesetze macht? Ein Präsident, er macht Gesetze. Was ist mit ihm? Ist er Muslim oder nicht? Na? Wer macht Gesetze? Ja, Glatzkopf. La. Wer macht Gesetze? Allah macht Gesetze. Nur Allah, der Baraka Allah, macht Gesetze. Jeder andere, der sagt, ich darf Gesetze machen, er will was sein? Er will Allahs Eigenschaften für sich nehmen. Ja. Du sagst, du willst Gesetze machen. Okay, kannst du Sonne erschaffen? Nein. Kannst du die Menschen erschaffen? Nein. Kannst du das Leben geben? Nein. Den Tod auch nicht. Ja. Du kannst ja nichts, willst aber Gesetze machen? Allah macht Gesetze, einzig und alleine. Versteht ihr das, Barakallahu fikum? Ja. Was noch? Allah ist Ilah, Ma'bud. Ja. Derjenige, dem man zuschreibt, man könnte ihn anbeten oder irgendeine Art von Ibadah geben. Wen betet man an? Ja. Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn man jemand anderen irgendeine Art von Ibadah gibt, egal welche Ibadah, es gibt viele Ibadat, ja? Was ist das dann? Man begeht dadurch? Schirk. Aywa, barakallahu fikum. Merkt euch das, inshallah ta'ala. Jetzt. Aywa. Wieso rufen mich diese Leute an, Allahu Akbar? Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Wir machen das so. Jetzt kommen wir, inshallah ta'ala, zu den zwei Arten des Schirks. Welche war die erste Art? Schirk al-Akbar. Der große Schirk. Der große Schirk. Der große Schirk ist der, auf den Allah subhanahu wa ta'ala allgemein Kufr und Schirk ausspricht. Und derjenige, der ihn begeht, kommt aus dem Islam raus. Das ist der große Schirk. Und der kleine Schirk, ist der Schirk, bei dem Allah subhanahu wa ta'ala auch allgemein Schirk ausspricht und Kufr, aber durch andere Beweise der Scharia aus Koran und Sunna werden wir sehen, dass diese Art von Kufr oder Schirk nicht aus dem Islam rausbringt. Barakallahu fikum. Wie werden wir das in Shalom Tera, die Definition schreiben? Taib. Wo huwa kullu shirkin atlaqahu sharia. Also Scharia, der Gesetzgeber. Wer ist Gesetzgeber? Allah tabaraka wa ta'ala. Gesetzgeber ist wer? Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn jemand sagt, Gesetzgeber ist jemand anderer, dann ist er Kafir. Ja? Wenn jemand kommt und sagt, er ist der Gesetzgeber, ja? Als hätte er gesagt, er ist Gott. Verstehst du das, barakallahu fikum? Wer macht Gesetze in Russland? Ja. Zum Beispiel. Ja? Putin macht Gesetze für Kuffar in Russland. Okay? Diejenigen, die ihn als so einen Gesetzgeber akzeptiert haben, sie haben ihn als ihren Gott akzeptiert. Er ist ihr Gott. Ja? Und diese falschen Götter nennt man Tawagit. Verstehst du das, Barakallahu fikum? Allah erwähnt sie an vielen Stellen im Koran, Barakallahu fikum. Das ist nur halt ein Beispiel. Wir wollen jetzt nicht immer über Schirk ul-Kubur sprechen, das Anbeten von Gräbern und von Toten, sondern wir reden auch von Schirk ul-Kusur, Schirk in Bezug auf die Paläste. Ja. Palast. Ja. Die einen machen Tawaf vom Kabur und die anderen machen Tawaf vom Palast, vom König. Ja. Oder Parlament, Barakallahu fikum. Taib. Schirk al-Akbar ist der Schirk. Wir machen so. Der aus dem Islam rausbringt. Wen? rausbringt. Der ihn begeht. Der große Schirk ist der Schirk oder die Art von Schirk, der aus dem Islam rausbringt. Wen? Der ihn begeht. Ist ja klar. Und dann lernt man die ganzen Arten von Schirk. Verstehst du das, Barakallahu fikum? Man lernt die ganzen Arten von Schirk. Wir machen das. Dieses System, wie wir das machen, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, das ist ein Schulsystem. In der Schule lernt man das genau so. Nicht hier, natürlich. Ist ja klar. Das sind Mushrikin. Mushrikin sollen dir Schirk beibringen. Allahu musta'an. Und zweite Art von Schirk, der kleine Schirk. Ist der Schirk, der nicht aus dem Islam rausbringt. Egal. Ich kann kaum stehen und er macht mich hier fertig. Der kleine Schirk ist der, der nicht aus dem Islam rausbringt. Raus bringt. Wisst ihr, ehrlich gesagt, Shabab, ich habe vorhin einen Bruder angerufen und ich habe ihm gesagt, ich bin krank und ich kann keinen Vortrag machen. Ich wollte ihm das sagen. Ich habe die ganze Rede vorbereitet. Ich habe nur gewartet, dass er sagt, hallo, Assalamu alaikum. Hat aber nicht getan. Deswegen muss ich jetzt hier stehen, euch quälen und mich auch quälen. Wo ist er? Ich werde seinen Namen nicht nennen, ich werde ihn nur anschauen. Aber ich sehe ihn nicht. Irgendwo hat er sich versteckt. Wieso sehe ich ihn nicht? Habt ihr das verstanden? Wenn jemand dich fragt, was ist der große Schirk? Sagst du, großer Schirk ist der, wenn man große Schirk begeht, ist man aus dem Islam raus. Wir werden nächstes Mal, inshallah, einige Beispiele nennen. Und der kleine Schirk, was ist der kleine Schirk? Wie viele Arten von Schirk gibt es? Klein und groß. Okay? Und einige Ulema erwähnen auch Schirk al-Khafi, der versteckte Schirk. Ja? Aber versteckt, was bedeutet versteckt? Ja? Du hast es aus Unwissenheit begangen, im Sinne unabsichtlich. Ja? Der große Schirk kann das nicht sein. Wenn du den großen Schirk auch aus Unwissenheit begehst, ja? Er ist zwar versteckt, aber das Problem ist, du musst Tauba machen für diesen Schirk. Was bedeutet Tauba? Ihr versteht es nicht. Die Tat verlassen. Du musst wissen, dass das Schirk ist, damit du sie verlässt. Wie kannst du Tauba machen für etwas, was du nicht weißt, dass es haram ist? Wie kannst du Reue machen, Tauba machen für etwas, du weißt gar nicht, dass du es tust und du weißt gar nicht, dass es verboten ist. Du kommst und sagst, schau, du rufst Ustaz. Sag, ja, Ustaz. Du musst Tauba machen, wenn du das machst. Wieso soll ich Tauba machen? Das ist ja nicht verboten. Unsere früheren Leute haben auch Ustaz gerufen. Ja, Kufar, Mushrikin. Und du bist auch ein Mushrik. Verstehst du das, Barakallahu fikum? Du rufst einen Ustaz und verlangst von ihm, dass er dir etwas gibt, was dir nur Allah, der Barakallahu geben kann. Schirk. Ja? Verstehst du das, Barakallahu fikum? Schirk bedeutet was? Dass du jemandem etwas zuschreibst, was nur Allah subhanahu wa ta'ala gebührt. Ja? Dass du jemanden mit Allah gleichstellst in Sachen, die spezifisch nur für Allah sind. Schirk bedeutet, dass du von jemandem etwas verlangst, was nur Allah dir geben kann. Und du gehst zu einem Toten und sagst, Toter, kannst du für uns Schafa' machen. Dich bei uns für uns Fürsprache machen. Oder du gehst zum Kabur vom Propheten und sagst, ja, Rasulullah, meine Frau hat Krebs, kannst du sie heilen? Wenn du das sagst, wer ist derjenige, der heilt? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah? Der tote Ustaz? Kann der Ustaz heilen? Kann er nicht. Aber die Leute gehen trotzdem zu Ustaz und verlangen etwas von ihm. Wenn sie von jemandem etwas verlangen, oder wenn du von jemandem verlangst, etwas, was nur Allah dir geben kann, hast du Schirk begangen. Du hast diesenjenigen, von dem du etwas verlangt hast, mit Allah, der Barakat Allah, gleichgestellt. Und Jahl, nur ein Jahil kann sagen, ein Jahil wäre entschuldigt mit seinem Jahil. Stimmt's? Weil ein Jahil, wenn er sagt, ja, du kannst nicht sagen, er ist ein Muschrik, weil er seinen Ustaz ruft, er ist Jahil. Sagen wir, ja, ich weiß, er ist Jahil. Wäre er Alim, würde er das nicht machen. Er ist Jahil und er weiß nicht, was La ilaha illallah bedeutet. Und derjenige, der nicht weiß, was La ilaha illallah bedeutet, er ist kein Muslim. Warum? Weil erster Schart, erste Voraussetzung, dass Allah subhanahu wa ta'ala dieses Ashhadu in La ilaha illallah akzeptiert, ist was? Al-Ilm. Al-Ilm in was? Ilm, Wissen in Bezug auf was? Die tatsächliche Bedeutung von La ilaha illallah. La ma'budu bihaqqin illallah. Mit seinen Erkan und mit seinen Schurut. Wie geht's? Ich verstehe dich, Bruder. Ich würde auch gerne einschlafen, aber geht nicht. Allahu mustan. Taib. Der Sheikh hat dann hier einige Unterschiede zwischen große und kleine Schirk gemacht. Okay? Nur als Beispiel. Okay. Der große Schirk, haben wir gesagt, bringt aus dem Islam raus. Ja? Aus dem Islam raus. Stimmt's? Bei großer Schirk? Ja. Bei kleiner Schirk? Nein. Der kleine Schirk bringt nicht aus dem Islam raus. Der große Schirk bringt dich aus dem Islam raus. Dann nennt der Sheikh Yukhallid sahibuhu finnar. Der es begeht, ist ewig. Schreibt man das mit V? Wirklich? Ewig in der. Was? Hab ich. Willst du ein Fernrohr? Der es macht, ist ewig in der Hölle. Jahannam. Bei großer Schirk? Ja. Bei kleiner Schirk? Nein. Wenn er in Jahannam reinkommt. Okay? Es gibt jemanden, er wird großer Schirk begehen, wa yazim billah. Er kommt nie aus dem Jahannam raus. Und es gibt manche, sie werden kleine Schirk begehen und werden für diesen kleinen Schirk keine Tauba machen. Ja? Falls sie in Jahannam kommen, ja, werden sie eines Tages rauskommen. Okay? Aber die Ewigkeit ist im Jahannam natürlich, ist nur bei großer Schirk. Bei kleiner nicht ewig. Eine Zeitspanne. Falls er reinkommt. Okay? Es bedeutet nicht, dass er, wenn er kleine Schirk macht, dass er automatisch in Jahannam kommt. Bedeutet nicht. Manche sagen, er kommt sie in. Stimmt nicht. Aber dazu kommen wir jetzt, inshallah. Dann erwähnt der Sheikh Yuhbitu Jamil Amal. Ja? Die Taten werden was? Zerstört. Die Taten werden zerstört. Ja? Wer große Schirk begeht, alle seine Taten sind kaputt. Ja? Jemand begeht große Schirk. Ja? Deswegen lernt Arten vom großen Schirk. Und was zählt alles zum großen Schirk? Ja? Wer große Schirk begeht, alle seine Taten sind kaputt. Er hat 40 Jahre lang gebetet. Alle Gebete null. Er hat Dschihad gekämpft sein ganzes Leben. Hat das Schwert getragen, fisabilillah. Nichts, alles null. Ja? Er hat tausende Euros gespendet, fisabilillah. Er begeht große Schirk. Alle seine Taten werden zerstört. Er hat Hajj gemacht 20 Mal. Nichts. Alles ungültig. Ja? Ohne Moment. Ja? Wer hat so große Schirk macht oder begeht, alle seine Taten sind zerstört. Okay, bei großer Schirk, sach. Bei kleiner Schirk, nicht. Wer kleine Schirk macht, Er zerstört nur die Tat selber. Okay? Die Tat selber zerstört er, aber nicht alle Taten. Zum Beispiel, du kommst jetzt, zu Hause betest du, irgendwie, weißt du, alles. Aber wenn du in die Moschee kommst, die Leute schauen dich an, weißt du kommst. Du bist richtig, weißt du. Aber das machst du, weil dich die Leute anschauen. Du willst den Leuten zeigen, wie gut. Und diese Art von Schirk ist sehr, sehr, sehr, sehr verbreitet. Der Prophet würde nicht umsonst sagen, das meiste, wovor ich für euch Angst habe, ist nicht der große Schirk, sagt der Prophet, sondern der kleine Schirk. Der große Schirk, der Prophet hat keine Angst gehabt für die Sahaba. Er war ja ihr Lehrer. Er hat keine Angst gehabt, dass die Mushrikin wieder werden. Nein. Die Munafikin, aber nicht die Sahaba des Propheten. Für diese Umma. Sondern er hat Angst gehabt für was? Vor der. Du bist zwar ein Muslim, du bist. Weil der Mushrik, einer der große Schirk begeht, ich sei Mushrik, Kalas, Stempel. Du musst Tauba machen, sonst bist du Mushrik, Kalas. Aber wenn er Muslim ist, ist er ein Muslim, okay? Er betet jeden Tag fünfmal. Er fastet jeden Ramadan. Er macht Ibadat jeden Tag. Egal welche, ob Zikr oder Koran lesen oder Sadaka oder egal was. Aber das Problem ist, er zerstört seine Taten durch diese, was? Augendienerei. Riya nennt man das. Du machst diese Ibadat und verschönerst sie wegen Menschen oder wegen irgendwas anderem. Versteht ihr das, Barakallahu fikum? Subhanallah. Schule ist zum Beispiel auch ein Problem. Ich rede von einer islamischen Schule natürlich, wo du Koran und Sunna lernst, damit du dann morgen später... warum lernt man Koran und Sunna? Warum lernt man Ilm, islamische Ilm? Warum? La. Damit man den Jahl von sich selbst entfernt. Und damit man danach den Jahl von der anderen Menschen entfernt. Deswegen lernt man Ilm. Wieso lernst du? Ich will kein Jahil sein. Warum? Jahile machen ständig Blödsinn. Und ich will nicht sowas machen. Ich will, was ist in Bezug auf Religion, will ich im Klaren sein mit meinem Gott, der Baraka wa ta'ala. Und danach werde ich was machen? Nachdem ich den Jahil von mir entferne, werde ich ihn von anderen Leuten entfernen. Deswegen lernt man Ilm. Verstehst du das, Barakallahu fikum? Man lernt nicht Ilm, damit man mit Leuten streitet oder diskutiert. Sehr oft, ihr müsst es zugeben, du diskutierst mit deinem Bruder in der Moschee, ihr streitet, darf man nicht, halal, haram, nein. Du gehst nach Hause, öffnest Internet, wenn du ein paar Nummern hast von Shuyuch oder von Hojas oder sowas. Sheikh, ich habe mit einem diskutiert, darf man das machen? Und du schaust, was sagen die Ulema darüber? Willst du ein Polster? Oder eine Decke? Warum hast du diese Mes'ela gelernt? Zum Beispiel, wir streiten oft. Was heißt, wir streiten? Inshallah, wir streiten, sollten nicht streiten, die Sachen sind klar. Irgendeine Mes'ela im Islam. Bart. Der eine sagt, Bart ist wajib. Der andere sagt, nein, Bart ist nicht wajib, es ist Sunna. Und du gehst nach Hause und suchst, lernst die Mes'ela. Dann kommst und sagst, der Sheikh sagt wajib. Imam Abu Hanifa sagt wajib. Der sagt wajib. Beweis ist dieser Hadith, dieser Hadith. Du hast die ganze Mes'ela gelernt. Du hast sie gut gelernt, mashallah. Du weißt, was Ulema sagen. Du kennst Beweise aus Hadith und Koran und Sunna. Mashallah. Nützt dir das was? Nein, das nützt nicht. Du hast nicht gelernt, damit du selber weißt und damit du den Jahl. Nein, du hast gelernt, damit du mit Leuten diskutieren kannst, um ihnen den Mund zu stopfen. Wo sind wir stehen geblieben? Wir kommen in Shalat Allah zu den Arten von kleinen Schirk. Ist schon er da? Noch 5 Minuten? Oder ist schon er da? Taib. Blut und Vermögen werden halal. Wer große Schirk begeht, was? Blut und Vermögen werden halal. Wer kleine Schirk begeht, Blut und Vermögen werden nicht halal. Er ist ein Muslim. Verstehst du das, Barakallahu Fikum? Ich verstehe das. Du verstehst das nicht? Verstehst du das? Jetzt macht ein Muslim große Schirk. Er begeht Schirk, begeht Yazan Billah auf irgendeine Art und Weise. Er hat keinen Schutz mehr. Halas, das war's. Der Schutz des Islams, er hat keinen mehr. Der Khalifa knüpft sich den vor und sagt, du hast 3 Tage Tauba zu machen. Ja? Weil du hast Schirk begangen und bist Muschri geworden. Okay? Wenn du nicht Tauba machst, bist du um einen Kopf kürzer. Ja? Sein ganzes Vermögen ist halal. Es wird beschlagnahmt und in Staatskasse gegeben. Seine Frau, was ist mit seiner Frau? Seine Frau ist sofort geschieden, sie ist nicht mehr seine Frau. Okay? Wenn sie nicht will. Nein, wir fragen jetzt, was ist mit ihr? Ja? Als die Eswed Lanzi gefangen getötet haben, ja, hat man der Frau, was denkst du über ihn? Was ist mit ihm? Ja? Was ist er? Kafir oder was ist er? Ja? Sagst du dich von ihm los? Sie wollte sich nicht von ihm lossagen. Sie wurde hingerichtet. Ja? Verstehst du mich, Barakallahu Fikum? Weil die Frau, es ist möglich, dass eine Frau mit einem Muschrik lebt. Wie? Ist es möglich, dass eine muslimische Frau mit einem Muschrik lebt? Nehmen wir an, eine Frau nimmt Islam an, lebt mit einem Trottel. Ja? Er ist aber ein richtiger Scheitan, ein richtiger Tyranne. Ja? Und sie ist schwach. Was soll sie machen? Wohin soll sie gehen? Ja? Wohin? Er ist ein Alkoholiker, Kafir, kommt, wenn sie ein Wort sagt, er bricht ihr die Knochen. Okay? Was soll sie machen? Ja? Und dann, der Kafir wird, dann fragt man die Frau, was ist mit ihr? Sie sagt, Wallahi, ich sage mich von ihm los, ich habe nur Angst gehabt, was soll ich machen? Ja? Natürlich wird das auf jeden Fall was akzeptiert. Ah, noch eine Sache. Was haben der kleine und der große Schirk gemeinsam? Der kleine und der große Schirk haben gemeinsam, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn nicht verzeihen wird für denjenigen, der stirbt, mit kleiner oder großer Schirk. Okay? Allah wird ihn nicht verzeihen. Für große Schirk die Strafe ist, dass du ewig in Jahannam bleibst, bei Yazan Billah. Und für kleine Schirk ist die Strafe eine Strafe, mit der dich Allah subhanahu wa ta'ala bestrafen will, Yawmul Qiyamah. Entweder im Kabur wirst du bestraft, oder Yawmul Qiyamah wirst du bestraft mit Angst. Du hast Angst, was wird passieren? Ja? Weil Yawmul Qiyamah wird, hier hast du alles vergessen. Ja? Hier machen wir tagtäglich Sünden und wir vergessen sie. Aber Yawmul Qiyamah, was sagt Allah subhanahu wa ta'ala? Yawma yatadhakkaru al-insanu ma sa'a. An dem Tag wirst du dich alles erinnern, was du gemacht hast. Alles, jede Sünde wird da sein. Und dann wirst du extreme Panik bekommen. Du wirst Panik und Panik wird ausgehen. Absolute Panik, das wird der Tag der Panik sein. Wisst ihr, was Panik ist? Ja? Habt ihr gesehen, diese Tiere in Afrika, wenn sie über den Fluss laufen und Krokodile lahen von allen Seiten und die Katastrophe. Ja? Das ist, so wird Panik sein. Du wirst dich erinnern, was du gemacht hast. Sagst du, ja Rabbi, ich habe das gemacht und das und das und das und das und das. Du wirst durchdrehen. Aber ein Mu'min, der ständig Tauba gemacht hat, er wird, er sagt, ich habe, Wallahi, ich erwarte von Allah subhanahu wa ta'ala nur Gutes. Ich habe immer Tauba gemacht. Ich habe immer Allah subhanahu wa ta'ala, dass er mir verzeiht. Ich habe ihn immer darum gebeten, dass er mir verzeiht. Ja? Das, was ich absichtlich gemacht habe und das, was ich unabsichtlich gemacht habe und das, was ich vergessen habe, dass ich gemacht habe. Ja? Verstehst du mich, Barakallahu Fikum? Und da kommt dieser kleine Schirk. Allah wird dir nicht verzeihen. Ja? Du wirst Angst haben, du wirst, oder von deinen guten Taten wird etwas weggenommen, oder du wirst über die Brücke wie ein Betrunkener gehen, ja? Und du wirst Jahannam fallen. Oder du wirst wie Yazan Billah in Jahannam fallen. Wegen kleiner Schirk. Ja? Das haben der große und der kleine Schirk gemeinsam. Aber derjenige, der Tauba macht, wird Allah subhanahu wa ta'ala ihm verzeihen, den kleinen und den großen Schirk auch. Allah verzeiht, inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah verzeiht alle Sünden. alle Sünden. Nur die erste Voraussetzung ist der Ilm. Jemand, der Jahil ist, jemand, der Mubtadi'a ist, wieso soll er Tauba machen, denkt ihr, wieso soll ich Tauba machen von einer Sache, die nicht schlecht ist? So zerstört er seinen Din, so zerstört er sich selbst. Aber du lernst deine Religion, du lernst die guten Sachen und machst sie so viel es geht und du lernst die schlechten Sachen. Ganz präzise, Hudhaifa radiallahu anhu. Wer war Hudhaifa? Hudhaifa ibn al-Yaman. Stimmt's? Er sagte, die Sahaba ridwanullahi alayhim haben den Propheten alayhi sallam über gute Sachen gefragt. Ich aber habe ihn über die bösen und über die schlechten Sachen gefragt. Warum? Damit ich mich von ihnen fernhalte. Damit ich nicht in diesen bösen Sachen reingerate und ich weiß es nicht, dass ich es gemacht habe. Verstehst du das, Barakallahu fikum? Ja? Heute machen Leute ständig Haram, verbotene Sachen. Ständig. Machen große Schirk, kleine Schirk. Machen Wiyazan Billah Sachen. Warum? Weil er nicht weiß. Und wir dürfen nicht zu solcher Sorte gehören. Wiyazan Billah. Ja? Ganz besonders, wir können es lernen. Und wir haben es. Alhamdulillah, es ist da. In allen Sprachen. Ich habe ja letztens gesagt, diese Vorträge, die wir hier machen, ja, wir reden das, was die Ulema seit tausenden von Jahren reden. 1000 Jahre redet man immer das Gleiche über Islam. Gibt es irgendwas Neues im Islam, das man sagt? Ja? Irgendein neuer Ders. Das hat bis jetzt noch nie jemand erklärt. Wo? Gibt es so etwas? Gibt es nicht. Wir reden immer das Gleiche, Barakallahu fikum. Und es ist im Internet. Internet ist voll, Alhamdulillah. Ja. Von allen Sprachen. Jedes Thema im Islam. Wir müssen nur was? Wir müssen nur Interesse zeigen. Für Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist wahrlich die beste Tat. Ilm ist das Beste, was es gibt im Islam. Ja? Weil auf Ilm ist alles andere gebaut. Ja? Ohne Ilm bist du verloren. Ja? Und das Wichtigste und das Allererste, was du lernst, ist La ilaha illallah und all das, was mit La ilaha illallah zu tun hat. Was ist es? Ja? Die Erkan von La ilaha illallah, die Shurut von La ilaha illallah, Tauhid, Shirk, Nifak, Kufr, alle diese Themen sind was? Nawaqidul la ilaha illallah, Nawaqidul shahada, die Taten, die aus dem Islam rausbringen. Ja? Alle diese Sachen musst du so gut lernen, dass du sie so richtig in kleinen Finger hast. Ikul huwa Allahu ahad. Was ist Nifak? Was bedeutet das? Wie viele Arten? Ja? Was zerstört den Islam? Was ist der Grund? Was ist das? Bismillah. Was zerstört den Islam? I'tiqad, nur das, was im Herzen ist? Oder die Aussage alleine, egal was das Herz denkt? Oder die Tat selbst, mit den Händen oder mit den Füßen oder mit dem Körper? Egal was die Nier war. Das sind alles wichtige Fragen. Diese Jahl, über dieses Thema hat die islamische Umma zerstört. Verstehst du das, Barakallahu fikum? Ja? Das, was in den muslimischen Ländern heute passiert ist, was? Resultat ihres Jahls. Ja. Ein paar Kinder, meine Kinder erzählen mir zum Beispiel in ihrer Schule, ein paar ägyptische Kinder. Ja? Was wird ihnen beigebracht? Es wird ihnen beigebracht, dass Sisi, ja? Dieser Sisi, Sisi bedeutet Pony, soviel ich weiß. Ja? Kleiner Esel. Ja? Jahsch. Ja. Al-Muhim, dass Sisi gut ist und dass er nur die Terroristen tötet, also Ikhwan und Muslimin. Ja. Und dass er Khawarij tötet und dass er die bösen Menschen, das wird ihnen zu Hause beigebracht. Ja. Wer ist jetzt hier Muschrik und Kafir? Die Eltern dieses Kindes. Ich habe keine Hemmungen bei sowas. Warum? Weil es hätte ich da, wenn ich was anderes behaupten würde, wäre ich ein Kafir, Wallahi Ladim. Ja? Wenn ich sagen würde, die Sisi für einen Kafir halten, die Sisi für einen Muslim halten, ja? Man kann nicht sagen, die sind Kuffar. Wenn ich das sagen würde, wäre ich kein Muslim. Verstehst du das, Barakallahu fikum? La hawla wa la quwwata illa billah. Und dann wundern sich die Muslime, das, was alles geschieht in der islamischen Welt. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Deswegen, Shabab, meine Wasiya an euch ist, lernt La ilaha illallah. Ja, so wie der Prophet a.s.w. es den Sahaben beigebracht hat. Barakallahu fikum. Alhamdulillahi, Rabbil Alamin. La hawla wa la quwwata illa billah. Taib, Shabab. Wir hören hier auf. Das ist schon Adhan. Subhanak Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.